Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein gutes und schönes Wochenende. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Heute Nacht, wie immer montags, offene Sendung, offene Show. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir hier in der Sendung unterhalten wollt. 0800 5678 111, das ist die Telefonnummer, kostenfrei, die Faxnummer 0800 5678 110. Michael ist der Erste heute Nacht. Guten Morgen. Ja, Domian, hallo, wie geht's dir? Danke. Ja, es war ein bewegtes Wochenende. Ja, kann man sagen. Ne? Slatko ist raus, die PDS hat sich demaskiert. Angela Merkel ist heute gewählt worden, also ist viel passiert. Warum rufst du an? Tja, im Gegensatz zu den Dingen wird, glaube ich, jetzt gleich was Unfassbares passieren. Was Unfassbares? Ja. Du liest meine Gedanken jetzt. Oh ja, ich bin gerade dabei. Ja, ich bin gespannt, was wird das sein? Du liebst doch ungewöhnliche Geschichten. Ja, ich brenne immer danach. Ja, ungewöhnlich, aber wahr, das verspreche ich dir jetzt schon. Aha. Okay. Darf ich mich zurücklehnen? Du erzählst uns jetzt eine ungewöhnliche Geschichte, die unglaublich klingt, aber wahr ist. Ganz genau. Leg los. Genau. Wir und noch ein paar Leute. Noch ein paar Leute, die vielleicht zuhören, ja. Ja, weil ich weiß, dass du ungewöhnliche, aber wahre Geschichten magst, habe ich gedacht, ich rufe mal an und hoffe, dass ich durchkomme. Ja. Und aber vorneweg erstmal, Domian, super, tolle Sendung. Dankeschön. Mach weiter so. Die Stimmung ist schon mal, hast du schon mal jetzt gut hingekriegt. Ja, und ich bleib dir treu. Das ist prima. So, jetzt können wir anfangen. Jetzt können wir anfangen, ja. Der Anfang noch ein bisschen gewöhnlich. Also mich hat's erwischt, ich bin verknallt. Ja, ist noch ein bisschen gewöhnlicher. Ja, und es ist keine Sie, Moment, es ist doch eine Sie, aber nicht richtig eine Sie. Aber es ist auch kein R, also es ist eine Sie, ne? Es ist ein und, S. Ja, also... Ein S? Naja, kann man nicht sagen, also schon eine Sie. Mhm. Und, also vom Alter weißt du, ich bin 21. Ja. Und der Altersunterschied ist etwas gering. Ja. Also ungefähr, jetzt Moment, also Geburtstag kann man auch nicht sagen. In dem Fall heißt es Baujahr. Ha! Nicht Geburtstag, sondern Baujahr. Ein Auto. Nein, kein Auto. Keiner. Noch besser. Noch zügiger, noch viel, viel schöner. Und das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen habe und noch sehen werde. Ein Flugzeug? Nein, ein Bus. Ein Bus? Ja, und zwar der Bus überhaupt. Der Bus überhaupt? Ja, einen Ziehharmonika, ein Gelenkbus. Und zwar die Chefin. Die Chefin? Ganz genau. Der Bus heißt die Chefin? Ja. Aha. Mhm, und mich hat's richtig erwischt. Also ich kenne sie seit 5 Jahren. Ja. Also der Baujahr ist der 7.8.95. Wie, Baujahr 95? Ja. So neu noch? Ja, das finde ich super, dass gerade du das sagst, weil manche finden den schon ziemlich alt schon. Aha. Die wollen ziemlich neue Sachen haben, ne? Und wo hast du denn die Chefin gesehen? Also bei uns hier in der Stadt, da sind ungefähr ca. 40.000 plus minus Einwohner. Mhm. Magst du die Stadt nennen? Bitte? Magst du die Stadt nennen? Ja, also ich habe da kein Problem mit, weil ich stehe dazu und ich wohne in Tuttlingen. In Tuttlingen? Ja. Ja. Das liegt da ungefähr mit dem Schnellzug etwas mehr als anderthalb Stunden von Stuttgart weg. Ja, das wissen wir doch alle. Achso, da war ich mir sicher, aber vielleicht hast du ein paar neue Zuschauer und deswegen sage ich es doch gerne nochmal. Also in Tuttlingen fährt die Chefin? Ja, aber leider wohnt sie nicht bei uns. Sie wohnt in Rottweil. Aha. Da steht sie, da hat sie ihren Hof. Da hat sie ihren Hof. Jetzt hast du dich in diesen Bus verliebt. Wie kann man sich eigentlich in einen Bus verlieben? Wie geht das? Domian, schwierige Frage, aber ich beantworte sie dir gerne. Mhm. Und auch für deine Zuschauer habe ich schon einen Spitznamen. Ja. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht später in der Pause die gesamte Domian Nation grüßen würdest. Die gesamte Domian Nation? Ganz genau, die Nacht für Nacht an deiner Sendung drankommt. Das mache ich gerne, das mache ich eigentlich gerne jeden Tag oder jede Nacht. Aber die Frage war jetzt, wie kann man sich in einen Bus verlieben? Ja, also sie sticht raus. Woher weißt du denn, dass es ein Weibchen ist? Es ist so, also ich möchte mal klären. Das heißt auch der Bus, ich kenne immer nur Männer. Menschen. Ja klar, aber Sekunde, ich erkläre es dir gerne mal. Ja. Also es ging los, als ich ungefähr 8, 9 war. Ja. Also schon damals mit dem Stadtverkehr, dann hat sie es gesteigert bis zur nächsten Ortschaft. Mhm. Dann eine Stadt weiter, also eine Stunde Fahrt ungefähr. Und jetzt mit den Jahren kenne ich ganz Südbaden. Mhm. Also Landkreis Ottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis, Landkreis Waldshut und Landkreis Konstanz. Mhm. Und ja, da hatten wir einen roten Gelenkbus, also noch so ein Bahnbusmodell. Die sind ja auch leider fast ausgestorben. Früher, genau. Ja, es gibt noch ein paar, halt nicht mehr in Rot, aber einige überleben noch. Michael, Nachfrage, du hast diese ganzen Bezirke, die du gerade aufgezählt hast, hast du mit einem Bus erfahren, ja? Du bist mit mehreren Bussen rumgefahren. Ja. Und dieses Busfahren hat dich dann, deute ich das richtig, schon in früher Kindheit doch sehr inspiriert, um nicht zu sagen auch angetörnt. Es hat mich fasziniert. Fasziniert, weil ich fahre gerne weg. Was fasziniert dich denn daran, einen Bus zu fahren? Man könnte sagen, wir fahren ein Auto oder mit der Bahn oder, ja, oder mit dem Motorrad oder sowas. Ja, weißt du, es ist so, also ein Bus, man ist da doch sehr zeitgebunden. Mhm. Und ich denke, wir Menschen müssen wohl mit der Zeit leben. Also die Zeit bestimmt uns und umgekehrt. Nun wird's philosophisch, ja. Ja. Aber du hast recht, ja. Klar, und ja, also ich weiß nicht. Also so hat es angefangen. Denn Vorliebe, also das ist jetzt kein Scherzgespräch, ne? Nee, auf keinen Fall. Du hast das ohne Fingerkreuzen, ohne alles, es geht nichts. Du hast egal, das was ich mache, es geht gar nichts. Was ich dir sage, ist die reinste Wahrheit. Die reinste Wahrheit. Der Tod möge dich sofort treffen, wenn du schwindelst. Ja, ich habe sie sogar bei mir oben im Zimmer hängen. Wen? War vergrößert. Wie? Ich habe sie fotografiert. Die Chefin? Ja. Jetzt sag mir bitte, warum du sie, diesen Bus, die Chefin nennst. Das kann ich dir schnell erklären. Also ich war gerade dabei, wir hatten einen roten Gelenkbus, als ich angefangen habe. Mhm. Und weil es davon so wenig gab, habe ich den Chef genannt. Mhm. Den Chef, ne? Mhm. Und dann gab es drei Grüne, das waren die Untertanen vom Chef, ne? Mhm. Und dann gab es die Weiße. Mhm. Und dann gab es den 596, das war der Bruder, den 598, das war der Buchhalter, und dann kam der 123. Und das war die Chefin. Ja, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist sie. Daher auch die weibliche Frau. Kam die Chefin, ja. Michael, bist du so richtig durchgedreht in Sachen Bus? Würdest du so weit gehen? Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Vor einer Weile hatte ich mal jemanden hier in der Sendung, der so Trabi besessen war. Ja, ja, klar, ja, ja. Ich gucke jede Sendung. Oder ich tue es aufzeichnen, aber ich verpasse keine. Ja, und der hat ja, bei dem war das ja so ernst, dass der wirklich seine Freundin hat gehen lassen. Der hatte dich doch eingeladen. Ja, oder? Nein, ja. Wir haben ihn eingeladen. Er war hier, ich habe mir den Trabi angeguckt. Oder so, ja. Mhm. Aber ihr hattet was ausgemacht. Ganz genau. Ja. Ne? Nun kann ich leider dich nicht mit der Chefin hierher bitten nach Köln. Das wäre natürlich eine tolle Aktion. Nein, aber im Ernst, geht es so weit, dass du dein gesamtes Privatleben auf diesem Bus... Ja, wenn ich laufe, dann nur für sie. Ich weiß, wann sie kommt, ich kenne den Plan auswendig, ich weiß, wer fährt. Und fahren durfte ich sie auch schon mal. Ja, ja, du durftest sie fahren? Ja, im Hof um die Waschanlage rum. Aber sie gehört dir nicht, ne? Naja, sie gehört den Fahrern ja auch nicht, obwohl sie eingeteilt worden ist, weil der Bus gehört der Firma. Ach so. Aber dafür gehört das Bild in meinem Zimmer mir. Nun, wäre doch der absolute Traumjob für dich, wenn du Busfahrer werden könntest. Und du könntest auf ihr sitzen, den ganzen Tag. Ja. Und mit ihr durch die Welt reiten, das wäre doch ein Traum. Das schon, ja. Aber? Bloß, wie ich so weit bin... Naja, siehst du schon 5, maximal 8, 9 und schiebt der SWG ab. Achso, ja, dann kommt die in die Wechseljahre und dann war's das. Dann ja. Hast du keinen Spaß mehr. Ja. Aber eins sage ich... Michael, hast du denn eine Freundin? Ich habe eine Brieffreundin, ja. Also ich hatte mal gelegentlich mal ein paar, in Anführungsstrichen, Ausrutsche, ne? Aber keine Frage, die stehen unter ihr. Die stehen unter ihr? Die stehen unter ihr. Aber du kannst ja, da es ja nur ein öffentlicher Bus ist, der auch in einem Depot steht, kannst du ja gar nicht so viel Zeit mit ihr verbringen. Doch, der steht nämlich offen, der Hof. Ach so, dann gehst du immer hin der und, streichelst sie. Naja, so muss ja, apropos streicheln, ja. Ich war am Silvester, also jetzt auf 2000 war ich bei ihr. Genau, am Silvesterabend. Dieses Jahr Silvester von 1999 auf 2000. Du bist also in das neue Jahrtausend zusammen ich mit deiner... Ich war ganz genau, ja. Hast du sie gestreichelt? Sagen wir es mal so, ich habe die Hand an die Vordertür gehalten. An die Vordertür. Und habe mit ihr das Feuerwerk angeguckt. Gefällt dir das, wenn du deine Hand an ihre Vordertür... Naja, es war zwar kalt, aber ich habe mir halt warme Gedanken gemacht. Nicht, aber wir müssen dich da auch mal ganz normal unter die Haube bringen mit bei einem Mädchen. Das kann ja nicht so weitergehen, dass du in Busse verliebt bist. Aber es tut mir halt weh um jede Mark, weil ich denke, die Mark könnte ich ja dazu benutzen, um mal wieder Netz fahren zu können. Ja, aber du kannst auch mit einem Mädchen in die Chefin einsteigen. Naja, was hat denn ein Mädchen in einer anderen Frau zu suchen? Aber es wird die Katastrophe sein, wenn die Chefin ausgemustert wird. Ja, das schon, aber ich krieg raus, wo sie hinkommt. Hast du schon mal Sex überhaupt gehabt in deinem Leben? Bis jetzt, naja, vor der Ehe, nee. Nee, na, vor der Ehe nicht, wie kann ich auch eine so dumme Frage stellen? Ich habe ja den damaligen Anrufer gefragt, der mir so völlig verrückt über seinen Trabi erzählte, hast du auch Sex mit deinem Trabi? Jetzt muss ich dich natürlich auch ganz indiskret fragen, schon mal, wenn du nachts in das Depot schleichst, passiert da schon mal was zwischen dir und der Chefin? Nee, also in dem Moment, wo ich rein, schleichen tue ich nicht, ich laufe da einfach ganz normal rein. Ja. Weil die meisten Fahrer kennen mich ja. Ja. Zu dem Zeitpunkt sind sie ja meistens im Bett bei ihren Frauen oder weiß der Geier wo. Ja, die Frage war, wenn du ganz alleine mit ihr bist. Aber wenn ich, also... Geht da schon mal was ab bei dir? Ja, also im ersten Moment gucke ich erstmal, ob mich keiner sieht von den Nachbarn, ne, weil da sind ja auch Häuser drumherum. Ja. Aber der Hof ist ziemlich abgelegen vom Bahnhof, aber ob da was abgeht, naja, ich freue mich halt einfach bei ihr zu sein. Ja, also jeder von uns kann das verstehen. Ich da keinen runter nein, oder so. Nein, nein, um Gottes Willen, diese Frage hätte ich auch nie gestellt, nicht mal gewagt zu denken hätte ich das. Naja. Michael, bitte, also du kannst mit der Chefin nicht hierher kommen. Nee, aber schick mir doch bitte mal ein Foto von ihr. So ein Foto, dass ich das hier in der Sendung zumindest zeigen kann. Ja, weißt du, der Vorteil ist, meine Mutter, die arbeitet noch in einem Fotogeschäft. Na, das ist doch perfekt. Ja, und die kriegt es noch verbilligt. So, dann kriege ich bitte ein Foto von der Chefin und ein Foto von dir, damit wir alle sehen, wie Michael aussieht. Und ich habe eins von dir, wo und, ich drauf bin. Ja. Und, ja, genau. Und die Erlaubnis von dir, dass ich das dann hier in der Sendung im Fernsehen den Radiozuhörern erkläre. Ist dann die Erlaubnis, die kannst du jetzt schon von mir bekommen. Na, wunderbar. Und ich erwarte dann Ende der Woche, Anfang nächster Woche... Da sage ich ein totales Nein. Was? Nein, nein, das war nur Spaß da. Ich bin natürlich darfst du es zeigen. Gut, Michael. Natürlich. Ich harre der Dinge, das heißt der Post. Mhm. Und vielleicht werden wir uns nochmal unterhalten. Such mal ein paar raus, ja. Na, das wäre ganz toll. Dürfte ich noch ganz kurz was sagen? Na. An deine Zuschauer. Ja. Man ist ja Tag für Tag auf den Bus angewiesen. Ja, ist man, ne? Ja, und besonders die Schüler und so, ne? Die haben Mittag Schule aus und freuen sich überhaupt, wenn ein Bus kommt, weil ich denke, die wollen noch von der Schule weg und wollen nach Hause oder... sonst wohin. Ne? Jetzt stelle ich mir das so an, wenn jetzt die Schüler dastehen würden und es würde kein Bus kommen, die würden nicht nach Hause kommen, dann wären sie logischerweise verärgert. Das ist klar, aber nun ärgere ich mich, wenn die einsteigen und hinten alles aufreißen, alles verschmieren oder sonstige Dinge machen, dass, wie wenn ich nach hinten komme, weil ich sitze ganz hinten. Guter Hinweis. Während der Fahrt, ja, sonst stehe ich vorne. Wir rufen jetzt die Schüler auf, sich ordentlich in Bussen zu fahren. Es gibt ja auch große. Große gibt es auch, ja. Allgemein, ich spreche jetzt keine allgemeine Kategorie an, sondern allgemein die, wo es machen. Aber ein Plädoyer dafür, dass man sich in Bussen auch ordentlich, Busse sind auch nur Menschen, dass man sich da ordentlich verhält. Man kann ja froh sein, wenn überhaupt noch in gewissen Gebieten überhaupt ein Bus fährt. Ja. Und die dann halt sagen, aufzureißen, aufzuschlitzen oder sonstige Dinge, finde ich, Entschuldigung, scheiße. Ja, ich freue mich auch immer über jeden Bus, den ich auf der Straße so sehe, der vor meinem Haus vorbeifährt. Michael, ich höre von dir. Abgemacht? Ja, ich schicke dir eins zu mir an das Wochenende und du darfst dann gerne zeigen. So machen wir das. Tschüss, Michael. Alles klar. Wie gesagt, nochmal, super Sendung, mach weiter so. Ja, und wir grüßen die Domia Nation, ne? So hast du gesagt. Alles klar. Okay, alles tschüss. Klar, danke, Domian. Tschüss. 0800 567 8111. Was haltet ihr denn davon, dass Slatko rausgeflogen ist? Was denkt ihr dazu? Würde mich mal interessieren. Frank 31 ist jetzt dran. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Frank. So. Jürgen, ich habe auch, ja, ich will es mal sagen, so ein kleines Problemchen. Und zwar ist das in gewisser Weise auch so eine Liebesgeschichte, wie sie sich gerade zugetragen hat. Aber natürlich nicht mit einem Bus. Nicht mit einem Bus, ausnahmsweise mal mit keinem Bus. Nein. Was ist es denn bei dir? Ein Fahrrad? Nein, auch nicht. Nein, nein, nein. Es handelt sich um meine Tiere, speziell da um meine Vögel. Deine Vögel? Richtig, ganz genau. Und zwar sind das Agaponiden. Du wirst natürlich jetzt nicht wissen, was Agaponiden sind, schätze ich mal. Wie heißt das? Raponiden? Nein, Agaponiden. Ah, ich schreibe mir das mal auf Agaponiden. Richtig. Agaponiden. Agaponiden. So, und dann möchte ich dich erstmal aufklären, was Agaponiden sind. Bitte. Das sind Papageien und zwar die kleinste Rasse, die, ich sag mal, existiert. Wie groß sind die? Die sind so circa 15 bis 18 Zentimeter groß. Ha, weißt du, dass Agaponiden, ne, Agaponiden, richtig, leben frei, glaube ich, das sind Agaponiden dann, in Köln. In einem Park hier. Weiß ich nicht. Es gibt verschiedene Parks, in denen Agaponiden meines Wissens nach auch leben. Das ist richtig. Das ist eine Sensation. Es gibt einen Park in Köln, den Stadtgarten, und einen großen historischen Friedhof, den Melaten-Friedhof. Da haben diese Papageien sich eingenistet und manchmal, wenn man da rumspaziert, dann wusch geht, fliegt da ein Agaponide wahrscheinlich an einem vorbei. Aber erzähl von deinen. Ja, also ich habe 6 Stück und zwar hat das angefangen vor etwas mehr als 2 Jahren, ist das mittlerweile her, dass ich meine ersten 2 gekriegt habe. Und ich will es mal so formulieren, ich war mit denen auch sehr zufrieden oder bin auch noch zufrieden. Und die haben mir so viel Spaß gemacht, dass ich ein paar Monate später das 2. Pärchen, also Nummer 3 und 4, bekommen habe. Und die auch gepflegt und dergleichen und auch sehr viel Spaß dran gehabt. Das hat sich dann mittlerweile bis zum heutigen Tage auf Nummer 5 und 6 gesteigert. Das sind also 3 Pärchen. Ja. Und kriegen die auch Kinder, Junge? Die können auch Kinder kriegen. Dazu komme ich jetzt gleich, da habe ich so ein paar Problemchen mit. Und zwar bei meinem ersten und meinem zweiten, da habe ich, als ich angefangen habe, vor meinem Käfig so einen Nistkasten gehangen, ja. Ein Mistkasten? Nistkasten. Ach, ein Nistkasten. Nein, kein Mist, sondern ein Nistkasten. Ein Nistkasten, ja. Ganz genau. Ja. Und die haben das nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit auch sehr gut angenommen und sind dann kräftig da, ja, ich würde es mal sagen, rein. Und haben dann ihre, ich sag mal, größten Teil ihrer Freizeit da drin sozusagen vollbracht. Und dann, ja, mittlerweile, du sprachst es gerade an, ob die auch Kinder kriegen können. Lagen da natürlich auch mal Eier drin. Ja. So. Das heißt, die haben das in diesem kleinen Nistkasten miteinander getrieben, ohne dass du zum Teil in dem Nistkasten drin, zum Teil kann man das auch wunderbar draußen beobachten. Du, also wenn sie im Käfig sind, machen die das natürlich auch. Du Spanner. Ich wohne ja mit denen zusammen, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Genau, die wollen es ja auch nicht anders. Das sind ja auch Exhibitionisten. Agaponin. Genau. So, jetzt höre ich aber schon raus, dass das wirklich so eine große Liebe für dich ist, wie fast der Bus für den Michael. Ganz du genau. Lebst für deine Agaponiden. Das ist vollkommen richtig. Heute ist unsere Sendung so ein bisschen dadaistisch, ne? Habe ich den Eindruck. Wir reden über die Chefin und über Agaponiden. Hast du denn gleich jetzt mit der Tür ins Haus, hast du denn auch eine Frau oder einen Mann? Nein, ich bin also Single und ich bin auch aufgrund meiner großen Liebe eigentlich auch überzeugter Single. Aha, aufgrund der großen Liebe zu den Papageien. Richtig. Also da könnte Dolly Buster bei dir vor der Tür stehen, da würdest du sagen, nee, meine Agaponiden sind mir wichtiger. Oder? Ganz klare Aussage, wer ist Dolly Buster? Ach du lieber Himmel, er weiß nicht, wer Dolly Buster ist. Doch, natürlich, ich weiß es, aber es war mehr so ein Scherz. Muss also, ja auch nicht jedem gefallen. Also egal, könnte also ein Traummensch vor der Tür stehen, du würdest sagen, nein, der Papagei, die Papageien sind mein Leben. Richtig, ja, ganz nicht? Korrekt. So, und damit habe ich jetzt aber leider so ein paar Probleme. Also wir waren eben dabei stehen geblieben, dass ich gesagt habe, die haben dann Eier gelegt und da ist leider nichts raus geworden. Soll heißen, die lagen da drin. Agaponiden brüten 21 bis 23 Tage brüten die an den Eiern und das hat dann nicht geklappt. Ja. Und ich habe also, ich sag mal, auch fachmännischen Rat vom Züchter her, den ich kenne und dann ist es halt so, dass man den Nistkasten wegnehmen sollte, damit die 6 Monate lang nicht mehr brüten. Aus dem einfachen Grund hinaus, weil das ist auch sehr anstrengend, diese gesamte Brut, ja. Also läuft es darauf hinaus, dass es nicht funktioniert mit der Vermehrung der Tiere? Nein, nur indirekt. Es lief eigentlich jetzt da mehr hinaus, dass wenn ich den Nistkasten weggenommen habe, ja. Einer von den 2 ziemlich viel, ja, ich will es mal formulieren, Randale gemacht hat in dem Käfig. Er hatte also keinen Nistkasten mehr und war dann immer dran und hat dann an den Gittern gezerrt, so will ich sagen. Wie heißt er denn? Meiner heißt Coco. Coco hat Randale gemacht, hat ihm den Nistkasten weg. War. Ganz genau, ja. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, habe ich Verschiedenes ausgesucht und haben rausfliegen lassen und dergleichen, also im Zimmer rumfliegen lassen, wie man das halt machen kann. Und sobald er wieder rein ist, habe ich natürlich auch, ich sag mal, irgendwann den Käfig wieder zugemacht und dann ging es wieder los. Und das ging also eine ganze, sehr lange Zeit so. Und du wohnst alleine, ne? Ich wohne alleine. Dann geht das ja, sonst wenn du in der WG wohnen würdest, und so, dann hätten die anderen wahrscheinlich die Nase voll schon von all den Kokos und wie sie heißen. Das denke ich mir, ja. wie gesagt... Was machen die denn eigentlich auch großen lauten Krach? So schnattern die, schreien? Oh ja, das sind richtige Schreihälse. Die können also sehr gut schreien. Für, ich sag mal, ihr kleines Wesen und ihre Statur her sind sie sehr laut. Aber dann müssten doch, sofern du kein eigenes alleinstehendes Haus hast, deine Nachbarn doch mittlerweile auch wahrscheinlich ziemlich sauer sein, oder? Also ich sag mal so, vom Nachbarn her, der eine ist viel unterwegs und daher ist das ideal. Und der auf der anderen Seite wohnt, das ist eine ältere Frau und mit der habe ich mich vorher auch, ich will es mal sagen, gekoppelt sozusagen, bevor ich mit ihr angeschafft habe. Die hat gesagt, das macht mir nichts. Die hört vielleicht auch ein bisschen schwer und kriegt das nicht so mit. Jetzt rätsel ich im Moment darüber nach, Frank. Das ist sehr lustig und sehr interessant, was du mir erzählt hast. Warum hat Frank hier angerufen? Das will ich dir jetzt sagen. Bitte. Und zwar, wie gesagt, ich rufe an, die haben diese Randale gemacht, ja. Mhm. Und damit komme ich nicht klar. Folge war eigentlich immer, dass die immer diese sogenannte Randale in den Käfig gemacht haben. War, dass ich den ihr Nistkasten wieder hingehangen habe, ja, was eigentlich, ich sag mal, nicht aus technischen Gründen gut. Also du kommst nicht damit klar, dass die Randale machen. Und da hast du gedacht, ruf mal den Domian an. Vielleicht weiß der, wie man mit Agaponiden umgeht, wenn die Randale machen. Garantiert nicht. Garantiert nicht, genau. Nein, das hätte ich also nicht erwartet. Nur habe ich jetzt das einfache Problem, ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, nach wirklich sehr langer Überlegung, die zumindest einen davon abzugeben, und mir, ich sag mal, als Ersatz einen anderen zu holen, ja. Und habe da heute auch Kontakt mit einem Züchter aufgenommen, der den einen nehmen würde und mit dem anderen Züchter, der mir wieder einen geben würde. Und das geht dir doch ein bisschen ans Herz, dass du einen hier abgeben musst. So, und genau darum geht's. Genau darum geht's. Diese Liebe, wie gesagt, die ist mittlerweile so groß geworden, ja, dass, ich will's mal formulieren, immer hin und her gerissen bin und weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich habe also wirklich alles versucht und es hat alles nichts geklappt. Aber die Entscheidung letztendlich, Frank, ist ja schon gefallen. Ne? Du hast es ja eigentlich schon entschieden, aber das Herz blutet im Moment. Richtig. Aber ich glaube, dass das dann, du hast ja den besten Einblick überhaupt, weil du da in der ganzen Geschichte drin hängst. Insofern wird die Entscheidung schon richtig gewesen sein. Dann möchte ich dich jetzt hiermit ermutigen, die auch durchzuziehen. Ja, und ich kann da ja gar nichts weiter zu sagen. Ich bin da ganz, ganz gefangen. Aber ich weiß jetzt, dass es Agaponiden gibt. Das ist schon mal ein tolles Ergebnis dieses Gespräches. Also das und wenn ich dir vielleicht jetzt ein kleines bisschen Mut gemacht haben könnte, mit meiner profanen Äußerung, du hast es entschieden, also zieh es jetzt auch durch, dann wären wir ja beide gut bedient. Ich will dich ja nicht weiter an den Psychologen jetzt verweisen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr aufwendig. Ich hab's ja heute mit den Fotos, ne? Ja. Schick mir doch auch mal ein paar Fotos von deinen Agaponiden. Kann ich gerne machen, habe ich parat. Bitte, bitte, bin ich ganz gespannt. Und dann unterhalten wir uns vielleicht nochmal, wenn ich die Fotos gesehen habe. Alles klar, Domian. Ja, alles gut. Jo. Tschüss. Tschüss. So, jetzt kommt das nächste absurde Gespräch. Vermute ich mal Melanie, 25 Jahre alt. Hallo. Ja. Hi, Domian. Über was unterhalten wir beide uns? Ich hoffe, das wird nicht absurd werden. Ich möchte mit dir über Big Brother reden. Da haben wir ja was. Genau. Du bist ein Fan dieser Sendung. Kann man sagen, ja. Das heißt, du guckst das auch? Jeden Tag. Jeden Tag? Schon irgendwie Droge. Süchtig. Ja. Obwohl ich heute gelesen habe, du bist ja schon eine alte Frau mit deinen 25 Jahren. Scheiße, echt? Die meisten sind zwischen 14 und 19. Oh nein. Ja, und das ist eine Kiddie-Sendung. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Naja, ich muss über mich Sorgen machen. Wie sagt man das? Weil du ja auch Fan bist. Ja, und ich bin ja nur jenseits von Gut und Böse in meinem hohen Alter. Na, Fan will ich nicht, das ist mir zu doll, aber ich gucke das ja auch ab und zu. So, ja, wir also, unterhalten uns darüber. Ja, ich finde es ziemlich scheiße, dass Radko gehen musste, muss ich ehrlich mal sagen. Ich glaube, dass das nicht so mit rechten Dingen zuging gestern mit der Abstimmung. Das glaube ich auch. Ich sag dir gleich, warum. Warum bei dir? Warum glaubst du, dass er sich mit rechten Dingen zuging? Ja, also ich bin ziemlich oft in der Homepage, gucke mir das an, so die Beliebtheitsskala. Und in den letzten Tagen, da stand Zlatko immer vorne, immer vor Jürgen, an erster Stelle. Und warum sollten die Zuschauer draußen anders abstimmen als im Internet? Wie Zlatko vor Jürgen? Also, dass er drin bleiben sollte, oder was? Im Internet, auf der Homepage, warst du da schon mal? Nee. Ja, und da gibt es eine Beliebtheitsskala. Achso, eine Beliebtheit, achso, ich verstehe. Sympathiepunkte vergeben. Und der Zlatko, der stand, wie gesagt, immer an erster Stelle. und er ist einfach Kult. Nun ist das eine böse Vermutung, die du da ausgesprochen hast und die ich auch noch unterstreiche. Was ist denn deine Vermutung? Warum oder was könnte damit, oder aus welchen Gründen ist da gemauschelt worden? Ja, ich glaube, dieser Satz von Zlatko, wenn du gehst, gehe ich mit, das war nicht so gut. Und dann hat wahrscheinlich RTL 2 ein bisschen Angst bekommen. Dann verlieren wir beide oder so, könnte ich mir vorstellen. Bevor wir beide verlieren, lassen wir Zlatko rausgehen. Und Jürgen bleibt sowieso. Soll ich dir meine Theorie sagen? Meine Theorie ist folgende. Ich glaube, dass es einen großen Druck von draußen gab, von Seiten der Industrie. Weil im Moment die besten Chancen bestehen, dieses Produkt Zlatko zu vermarkten. Jetzt, nicht erst in 2, 3, 4 Wochen, sondern genau jetzt. Nee. Man kann mit ihm Werbung machen, man kann ihn... Das kann man aber auch am Ende noch. Ich glaube, es ist viel besser jetzt. Also raus damit. Ich glaube, ja. Aber es ist eine Vermutung. Ja. Es ist wirklich nur eine Vermutung. Und vielleicht haben die so einen Deal mit RTL, dass die sich daran beteiligen. Und das sind alles Mutmaßungen. Also ich will niemandem etwas unterstellen. Ja klar, Zlatko geht es jetzt auf jeden Fall besser draußen. Mhm. Das sieht man ja schon. Er war ja heute schon bei Stefan Raab. Ja, das habe ich leider versandt. Morgen soll er bei Harald Schmidt übrigens sein. Genau, und am Mittwoch war ich deren TV. Mann. Also, wir müssen ja alle ständig nur noch Fernsehen gucken. Ja, ich glaube auch. Jetzt ist er doch eine einfache, simple Gestalt. Einfach simpel. Also eine einfache Gestalt. Genau. Die ja eigentlich überhaupt gar nichts Besonderes hat. Ne? Warum, warum findest du denn so gut? Das kann ich dir auch echt schlecht erklären. Also, was ich gerne an ihm mag, ist seine Offenheit. Mhm. Und dass er so direkt ist. Das, was er denkt, sagt er halt. Und das mag ich sehr gerne an Menschen. Würdest du so weit gehen und sagen, von all denen, die da drin waren, jetzt letzte Woche zum Beispiel noch, ist er so der ehrlichste und authentischste? Mit Jürgen zusammen. Mit Jürgen zusammen. Und John? Nee. Muss ich nicht unbedingt haben. Meinst du, der spielt ein falsches Spiel, der Sohn? Weiß ich nicht. Kann ich schlecht beurteilen. Ich weiß nicht, irgendwo traue ich dem auch nicht so ganz über den Weg. Ich denke, er redet sich das auch alles sehr schön, damit er ein paar Sympathiepunkte bekommt. Ach, am schlimmsten sind ja die Weiber, ne? Nur auch mit Manuela. Mann. Sag's mir nicht. Ja. Die Frau habe ich gefressen. Ja, Wenn ich da wäre, ich weiß nicht. Ja, Manu, aber die Kleine geht mir auch ziemlich auf die Eier. Also, Geil. Ja. Jonah, ne? Ja. Diese kleine süße Maus, ne? Die überall immer rumkuschelt, ne? Und immer weinen muss. Ach, und von allen gestreichelt werden will, ne? Genau. Ich kann es nicht mehr sehen. Wie ein Hund. Genauso ist es. Ich finde es auch schrecklich. Ja, nun ist er draußen. Wir verfolgen jetzt die Karriere weiter, ne? Ja, ich denke, die wird er haben und der wird sich... Also ihm ging es ja auch nur ums Geld, hat er ja gesagt. Ja. Und wird er ganz schnell zusammenbekommen, denke ich mal. Ja, wenn man das geschickt macht. Beziehungsweise. Aber ich bin sehr interessiert daran, wie lange so dieser Rausch hält und wie schnell diese Leute doch wieder vergessen sein werden. Es wird bald vergessen sein, ist klar. Denk mal, denk mal an die Frau mit dem Maschendrahtzaun. Über die spricht heute kein Mensch mehr. Nee. Das war auch so ein Star, die so hochgepusht wurde und ich prognostiziere mal in einem Jahr... Ja, so toll war die ja auch nicht. Nee. War auch ziemlich frech. Naja gut, aber sie ist halt sehr bekannt geworden, ne? Ja, aber nur durch Stefan halt. Ne? So, du bist jetzt eine Insiderin, eine Frau, die rundherum Bescheid weiß. Was ist denn dein Tipp, dein endgültiger, ultimativer, letzter Tipp? Wer schafft es? Ganz klar Jürgen. Die anderen haben überhaupt keine Chance mehr. Die haben sich das selber versaut. Damit, dass sie die sich halt abgesprochen haben. Da bin ich fest davon überzeugt, haben die. Was ist deine Meinung zu Andrea? Finde ich gut, die Frau, muss ich sagen. Sie ist auch recht ehrlich. Es gab ja auch mal die Gerüchte, dass diese Firma Demol, da jemanden reingeschleust hat, der so gewisse Dinge schüren soll. Und es gab auch die Vermutung, habe ich so einen Bekannten von uns gehört, dass alle sagten, das könnte die Andrea sein. Nee. Die verhält sich so verdächtig, so zwischen den Fronten, die ist man mit denen und man mit denen. Also was ich nicht gut finde an Andrea, als sie Kerstin und Manuela nominiert hat, dann hat sie gesagt, die gehen mir einfach auf die Eier oder die gehen mir einfach auf die Nerven oder sonst was, hat sie gesagt. Aber so direkt hat sie denen das noch nicht gesagt. Das ist auch ein bisschen falsch. Ja, so sind Frauen oft. Sie wohl, weiß ich nicht. Nein, natürlich nicht alle. Nein. Alice Schwarzer, bitte nicht schreiben. Nein. Es gibt wunderbare Frauen. Oh. Ne? Ja, du zum Beispiel, Melanie. Na, das weiß ich nicht. Weißt du, was mir gestern auch nicht gefallen hat? Ich glaube, dass da sehr viel inszeniert war bei dem Jubelgeschrei, als er rauskam. Ich glaube, die haben diese armen Jugendlichen da ziemlich auf Speed gebracht. Meinst du nicht? Nein. Meinst du, die Leute waren so euphorisch von sich aus? Ich wäre genauso, wenn ich da gewesen wäre. Ehrlich? Ja, klar. Das ist doch super. Aber stell dir vor, du stehst da seit 17 Uhr. Klar, dann wartest du drauf, ja, bis der rauskommt. Ja. Ja, ja. Oh, und dann ist klar, ne? Ja, wäre das für dich, wo wohnst du? Oh, holländische Grenze. Das heißt, so gar nicht weit weg von Hürth, von Köln. Ja, aber da würde ich nicht hinfahren. Nee? Nein. Einmal denn. Zwei kleine Kinder, das geht nicht. Na gut. Melanie, wir bleiben alle am Ball, ne? Frau. Und werden einfach weiter verfolgen, genau, wie es sich entwickelt. Okay? Ja, lass uns das machen. Das machen wir so. Tschüss. Super Sendung übrigens. Danke sehr. Okay. Vielen Dank. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Jetzt habe ich die Verena. Verena ist 44. Ja, hallo Jürgen. Hallo Verena. Ich habe es mir gestern angetan, ich war in Hürth. Du warst in Hürth? Ja. Nein, du warst in Hürth und warst unter den Jubelnden? Ja. In deinem hohen Alter von 44? Ja. Ey, die ist mittendrin in dem ganzen Pulk von schreienden, hysterischen Kindern? Ja. Erzähl mal, wie war's? Also, man sollte sich das nicht antun, aber es war irgendwie was toll. Mhm. Vor allen Dingen, die Leute, die werden nicht angeheizt, sondern wenn die da schon standen, auch schon auf dem Weg dahin. Mhm. Wir sind ja mit dem Auto hingefahren, mhm, ja. Die Autos schon mit Plakaten voll, mit Sladi, Sladi, Sladi. Und die haben schon auf dem Weg dahin schon geschrien. Ja, die sind völlig außer Rand und Band wahrscheinlich. Ja. So, ne? Also es gab, nee, muss ich wirklich fragen, weil das habe ich unterstellt. Es gab keine Einheizer, die vorher Klatschen geübt haben und Johlen und sowas. Nein, mit überhaupt dem nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Zum Beispiel war ich mit meinem Sohn und Freundin und Freund noch und so weiter und so fort. Waren wir. Und ich habe die nachher verloren, die Kiddies, und ich stand so ein bisschen woanders als die dann, ne? Mhm. Aber es war tierisch. Bist du denn jetzt wegen deiner Kinder dahin gefahren oder auch aus eigenem? Mit meinem Sohn, ja. Wie alt ist dein Sohn? Der wird 17. 17, also hast du was quasi der Chauffeur für den Sohnemann? Ja. Oder bist du auch Fan dieser Sendung? Ja, ich guck's ja auch. Und wenn ich nicht da bin, wird's aufgenommen. Siehst du, also guckst ja auch. Hast du denn auch einen bestimmten Menschen, den du da bevorzugt? Hast ja, der ist ja jetzt draußen, ne? Oh, das ist ja wirklich verrückt. Erklär's doch mal, warum du den so toll fandest. Weil der einfach offen und ehrlich ist in seiner Art, irgendwie so ein, weiß ich auch nicht. Mhm. Der ist mir am sympathischen. Aber was ich noch sagen wollte, hier, die Manu, ne? Die wurde ja schon quasi totgeschrien. Mhm. Wenn das Mädchen Anstand gehabt hätte, ne? Mhm. Hätte in diesen Besprechungsraum gegangen und hätte gesagt, Slide-Klo soll drin bleiben, sie geht raus. Denn ja, die schrien alle, Manu raus. Ich konnte sie mir hören, ich habe nachher schon mitgeschrien. Ehrlich? Also ja, das bekam man im Fernsehen gar nicht so ganz genau mit. Oder ich habe auch nicht alles permanent verfolgt. Dieser Menschenauflauf hat... Die haben alle geschrien, Manu raus. Ja, alle. Manu raus. Und das hat sie ja gehört, ne? In dem Gehege da. Ja, muss ja schon. Wie erklärst du dir das, dass das Volk dieses Mädchen überhaupt nicht leiden kann? Na, weil die so ein bisschen hinterhältig und ein bisschen zickig ist auch ist, ne? Mhm. Irgendwie, ich weiß nicht, ich mag sie auch nicht. Mhm. Und hast du ich kenne sie immerhin nicht, weil die da so ein bisschen rumspinnt, finde ich. Von der sieht man ja auch nicht viel, und was sie ablässt, ist ja auch nichts Gescheites. Und sie soll auf die Schauspielschule gegangen sein, na, ich weiß nicht. Ja, man kann sie ja im Fernsehen sogar schon bewundern, ne? Sie war neulich in irgendeiner Fernsehrolle, in ganz kleinen zu sehen, bei RTL, glaube ich. Ja, dann hast du mitgeschrien, ja. Manu raus. Ja, man wurde angesteckt, ne? Ist das nicht so, wenn man dann doch als 44-jährige Frau dann irgendwann im Auto wieder sitzt, nach Hause fährt und denkt, was habe ich da mitgemacht? Ja, aber kann man sich irgendwie ein bisschen, aber irgendwie... Auch von den anderen Jugendlichen dann, ne? Mhm. Und wurde so einfach mitgerissen und weiß ich, es war irgendwo was schön. Hat der RTL 2 eigentlich dazu eingeladen, da hinzukommen, oder seid ihr einfach aufs Geradewohl hingefahren? Woher wusstet ihr das? Nein, das ist ja immer, wenn diese Ausscheidung ist, ne? Und mein Sohn sagte, Mama, weißt du was? Wenn Sladi rausgeht, dann möchte ich da mal hin. Ich sag, weißt du was, mein Junge? Ich auch. Mhm. Ich sag, dann fahren wir halt hin. Achso, das weiß man so, dass immer wenn einer ausschaltet, kann man da hinfahren. Ja. Also wusste ich nicht. Das war so. Und da hatte ich auf dieser, die haben da auch so eine Homepage oder was, ne? Und da habe ich ihn angerufen und habe gefragt, ob da Eintritt kostet oder was. Man weiß das ja nicht, ne? Kostet es ein... Nee, man kann da so kostenlos hinkommen und... Man sagte so von 5000 Leuten, meinst du, das waren so viele? Ja. Ja. Wenn nicht mehr. Mhm. Wart also, ihr denn das ganz... war alles... gerappelt voll. Man konnte weder nach vorne fallen, noch nach hinten fallen, noch zur Seite kippen. Also wo genau standet ihr? Habt ihr ihn denn gesehen? Wart ihr, ich habe nur die Jacke so ein bisschen gesehen und die Haarspitzen. Mhm. Nachher, als er seinen Sampertanz auf dem Mercedes vollführt hatte, hatte ich ihn nur mal kurz vom Weiten gesehen. Mhm. Also ich habe es mir nachher zu Hause im Fernsehen an. Video. Ich habe es aufgezeichnet. Warst du denn dann doch schon eine der wenigen älteren Leute da? Waren es hauptsächlich Jugendliche? So sah es im Fernsehen zumindest aus. Hast du gar nicht vor lauter Begeisterung nur geguckt, oder wie? Na, ist auch egal, aber ich frage halt nur. Ne? Es waren, also Jugendliche, man kann sagen, was heißt Jugendliche? Also von, kann man sagen, es war so, sogar so eine kleine, ich schätze mal, die war 12 Jahre, die saß dann wohl bei Papa auf den Schultern Also ich schätze mal, also dass die von 12 bis, ja, bis zu meinem Alter, aber die wie lange überwiegend, die waren so Mitte 30, Mitte 25, 30. Ja. So. Wie lange habt ihr denn gewartet, bis es dann losging? Wann seid ihr da eingetrudelt, um wie viel Uhr? Wir waren so gegen 8 Uhr da. Um 8 Uhr, Und das ging eigentlich noch, man kam noch ziemlich, also es war schon Geschubse und Gedränge auf der Autobahn schon, als wir abfahren wollen, oh, bums, wir dachten, da wäre ein Unfall, ne? Ist das wahr? Wahnsinn. Das wird wahrscheinlich alles noch viel schlimmer demnächst, wenn hier mehr rauskommen. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht war das so ein Slutko-Phänomen, ne? Ja. Glaube ich nicht, das wird wohl höchstens vielleicht nur bei Jürgen, aber bei den anderen. Was, Verena, was wünschst du denn dem Slutko jetzt für seine nächste Zukunft? Ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück, das heißt, dass wir gönnen ihm, dass er Kohle macht. Ja. Ne, dass er einen ordentlichen Werbevertrag vielleicht kriegt oder eine Platte aufnehmen kann. Ja, die hat er ja schon aufgenommen, wie ich heute im Fernsehen verfolgt habe. Ehrlich? Heute schon? Wurde ja. Das wie denn? Mit wem? Wo? Was? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, bei RTL, bei Exklusiv war das, ja. Da hatten sie das gesagt. Ah ja. Also, wir verfolgen es weiter, ne? Ja, ich meine, man muss dabei auch, wie das Feuerwerk war alles, ne? Ja. Das war toll, also das haben sie ja noch für keinen gemacht. Und dann waren neben mir noch so zwei junge Mädchen, ich glaube aus Meckenheim oder wo die, nee, Meckenheim nicht, boah, weiß ich nicht mehr, wo die herkamen, ne? Und die sagten auch, bei der Jana, als die rausging, da waren nur knappe 400 Leute ungefähr da. Das war wirklich, auch bis man zurückkam, also man musste schon schieben und drängen, dass, ich habe mich sowieso gewundert, dass wir uns nachher alle mal im Auto wiedergefunden hatten. Wirst du denn das nochmal machen, nochmal dahin fahren, wenn beispielsweise Jürgen raus sollte? Mein Sohn meinte, wenn Manu rauskommt. Dann kommt ihr wieder und bringt ganz viele faule Eier mit. So ungefähr. Vielleicht komme ich dann auch. Verena, danke für deine Impressionen, die du uns geschildert hast. Ja, also es war wirklich, das war echt eine Stimmung, die im Fernsehen gar nicht so rüberkam. Also ich merke schon, wir müssen hier beim WDR auch sowas bei demnächst mal machen. Wir können ja nicht ständig über RTL 2 reden. Wir haben ja so schöne Gelände hier in Köln, in Bocklemünd, da könnte man wunderbar so eine WDR-Geschichte auch machen. Ja, also ich kam mir vor, wie ich war schon mal im Fußballstadion, ne? Ja. Das war wirklich wie im Fußballstadion. Ja. Ich glaube, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als denn, dass der WDR eine solche Sendung macht. Na gut. Ja. Schöne Grüße zu dir. Holländische Grenze, sagst du? Ich? Nee. Nee, das war gerade Melanie. Ich bin ich ganz durcheinander. Ja. Grüß mir denn den Sohnemann. Machen wir so. Tschüss, Verena. Tschüss. Tschüss. 1 Uhr, hey, jetzt haben wir aber geplaudert. 1 Uhr 38 und jetzt machen wir Pause. Und 13 Sekunden, hier ist Radio 1 live, das WDR Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ohne feste Themenvorgabe von uns. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111. Und jetzt möchte ich euch nochmal auf unsere Aktion im Mai aufmerksam machen. Domian bringt Liebe. Was verbirgt sich dahinter? Was könnt ihr tun? Also, wenn ihr auf der Suche nach eurem Traumpartner oder eurer Traumpartnerin seid und sie oder ihn noch nicht gefunden habt, vielleicht kann ich euch dabei helfen. Ihr müsst mir, solltet mir, dann bitte ein Video schicken, maximal 60 Sekunden lang. Präsentiert euch auf diesem Video in euren schönsten und schillerndsten Farben, vielleicht an eurem Lieblingsort, und sagt in diesem Video bitte auch, wie ihr euch euren Traummann oder eure Traumfrau vorstellt. Dieses Video, einige werden nicht alle senden können, einige werden wir dann hier in der Sendung im Fernsehen senden. Naja, und vielleicht kommt was rum dabei und wir können euch das große Glück bringen. Vielleicht, wir werden es versuchen. Schickt bitte diese Videos an folgende Adresse, an den WDR 1 Live Domian, Stichwort Domian bringt Liebe, 50600 Köln, Einsendeschluss ist der 4. Mai. WDR 1 Live Domian, Stichwort Domian bringt Liebe, 50600 Köln. So, jetzt kommt zu mir Roland. Und Roland ist 29 Jahre alt. Einen wunderschönen guten Tag, Domian. Ja. Hier spricht Roland aus Duisburg und ich bin der Autor des Ruhrgebietskrimis Wer stirbt schon gern für Schokolade? Nein! Doch, genau der bin ich. Heute ist wirklich eine Überraschung, jagt die andere. Ich habe in der Postecke vorgelesen, dass es dein Buch gibt. Ja, das ist... Genau. Am Fall. Ja. Ich wusste das ja gar nicht. Und da stand, es hatte mir ein Zuhörer gemailt und er schrieb, dass im Nachwort oder im Nachsatz irgendwie diese Sendung von dir, dem Autor, erwähnt wird. Nein, ich habe vorhin ein Dankeswort geschrieben und da ich ein Nachtmensch bin und bevorzugterweise nachts schreibe und auf der Suche nach Charakteren deine Sendung eigentlich fabelhaft ist, also es waren mehr an Charakteren, weil ich habe einen ganzen Schippencharakter gesucht, und du mich indirekt begleitet hast beim Schreiben und dass es schon überall geht und ich sogar einen Verleger gefunden habe und sogar aufgrund des Charakters, den ich bei dir gefunden habe, sogar ich auf so einer Frauenseite, ich habe nämlich eine Frau gesucht, den so gut ausgebaut habe, bin ich zum Buch des Monats gewählt. Nein, ich gratuliere, das ist ja ganz toll. Ja, danke schön. Das ist ja ganz toll. Aber jetzt nochmal so eins vom anderen. Ist es nicht, also ich weiß das, wenn ich etwas konzentriert tue zu Hause, sei das, wenn ich schreibe, wenn ich lese oder wenn ich gar schreibe, kann ich nichts im Hintergrund hören. Das ist bei dir offensichtlich anders. Ja, sagen wir mal so, man kann da nicht nur durchschreiben. Man hat mal einen Augenblick Pause, ich habe ein Aquarium, da gucke ich mal zum Fernsehen und deine Gespräche, man muss da nicht da hingucken. Man kann das ja leicht im Hintergrund laufen lassen, wenn man ein Gespräch ist, was einen nicht so interessiert oder mal ein Thema jetzt nicht so der Kracher ist. Ja, dann hört man im halben Ohr zu. Aber wiederum, du hast ja auch richtig gute Themen, die auch so interessant, manchmal traurig, aber auch lustig sind. Und dann hört man mal gerne hin und dann kann man nochmal eine Minute ruhig sein oder mal eben nicht schreiben. Wie lange arbeitest du denn immer so in der Nacht oder in der Regel nachts? Bis wie viel Uhr? Ja, so 3 Uhr, halb vier so. Da sind wir Nachtmenschen sind immer so alle unter uns hier, ne? Ja. Ist ja auch irgendwie ein schönes Gefühl. Erlebt. Jetzt hast du hier in der Sendung einen Charakter entdeckt von einer Frau, den du dann umgebaut hast in deinen Roman. Genau. Beschreib diesen Charakter mal. Was war das für ein... Ich brauchte eigentlich eine Terroristin. Aber eine Terroristin, die also ein weiches Herz hatte und letztendlich auch zur guten Seite überschlägt. Mhm. Und jetzt muss ich dafür eine selbstbewusste Frau haben, die eben auch gut Auto fahren kann, die eben auch mal eben eine Knarre halten kann und mal eben richtig durch die Gegend rotzt, wenn es sein muss. Und das habe ich eben gesucht. Aber eine Terroristin hat hier noch nicht angerufen. Nein, hatte ich nicht, aber die rufen ziemlich viele selbstbewusste Frauen an. Oh ja. Und die treffen also im Alltag als eigentlich nicht, wahrscheinlich sind sie erst selbstbewusst, wenn sie bei dir am Telefon sind oder so. Und dann fällt schon mal der ein oder andere gute Satz und dann kann man sich für gut was zusammenbasteln. Also es gab jetzt nicht so eine Anruferin, wo du gesagt hast, die ist es, sondern es war so ein Puzzlespiel von mir. Ja, genau, ja. Ja. Genau, ja, so war ja ganz toll. Jetzt sag nochmal den Titel von dem Buch. Wer stirbt schon gern für Schokolade? Der ist im Frieling Verlag erschienen. Der ist seit 2 Wochen draußen und der ist eigentlich nur regional erschienen, weil es ein Ruhrgebietskrimi ist. Und davon haben wir schon 400 Stück verkauft. Das ist eine tolle Leistung. Wer stirbt schon gern für Schokolade? Schöner Titel. Wie kamst du dem Titel? Ich bin gelernter Süßwarentechniker und habe eben in einer großen Mühlheimer Süßwarenfabrik gearbeitet. Aha. Und da habe ich eine Menge toller Leute kennengelernt. Mhm. Und weil das eben in so einem alten Gemäuer spielt, die Geschichte eben auch, habe ich mir gedacht, boah, weißt du, jetzt musst du mal die Geschichte und die ganzen Charaktere, die du in all den Jahren kennengelernt hast, mal in einer Geschichte zusammen verbraten. Und weil es eben noch kein Buch gibt oder Film gibt, in dem eine Süßwarengeschichte mal erwähnt wird oder wie es mal gezeigt wird, wie es da drin aussieht, wie es darin abgeht und wie es den Leuten darin geht in so einer Fabrik. Habe ich mir gedacht, daraus machst du jetzt mal einen Krimi. Ist auch eine schöne Szenerie, eine Süßwaren. Ja, auf jeden Fall. Ist das dein erstes Werk? Ich habe schon mehrere Sachen geschrieben, aber es sind aber die ersten Sachen, die rauskommen. Ich habe schon so Drehbücher so geschrieben, aber kennst du das? Liegt auf irgendeiner Halde, wo steht, ja, leider haben wir keine Zeit für. Und das ist eben eine Sache, da habe ich genau in die Kerbe reingehauen. Zumal ich jetzt auch mal ein Ruhrgebietskrimi schreiben wollte, wo Schimanski mal nicht besoffen durch die Tür rennt und uns alle als voll asozial darstellt und nicht sogar aus Hamburg besorgte Anrufe kriegt, ob es mir hier gut geht. Ja. Da ist mal die Hutschnur geplatzt, habe ich gesagt, so Jungs, jetzt drehe ich mal auf. Jetzt schreibe ich mal einen Krimi und der kommt hier scheinbar gut an. Also, wer stirbt schon gern für Schokolade? Das war der Autor. Ich danke für den Anruf und danke auch für das für die Erwähnung dann im Buch. Ja, und freue mich, dass wir hier inspirierend gewirkt haben. Und wenn das ein Bestseller wird, dann können wir uns vielleicht so ein ganz klein bisschen den Ruhm auch noch mit an den Hut stecken. Ja, auf jeden Fall. Wir können dir machen. Ich schicke dir ein Autogramm und du mir. Also, so machen wir das. Ich schicke dir ein Buch. Gute Idee. So machen wir es, genau. Und wenn die Zuhörer möchten, die jetzt natürlich auch stark in der Nacht hier beteiligt sind, unter www.roland-herden.de können die ein paar Probeseiten lesen. Okay, alles klar. Wunderbar. Und ich wünsche viel Erfolg weiterhin. Gut, alles klar. Ich schicke dir ein Buch, ne? Mach das bitte. Bis dann. Ja. Tschüss. Jetzt ist Daniel dran. Und Daniel ist 19 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Daniel. Hallo. Mein Thema ist Heiratsantrag. Heiratsantrag? Ja. Wieso ist das für dich mit 19 Jahren ein Thema? Weil ich mit meiner Freundin jetzt schon seit 3,5 Jahren zusammen bin und wir eigentlich vorhaben, Ende des Jahres zu heiraten. Ach, ihr seid doch Jack in der Birne. Ach, ne. Ach, Daniel, mit 19 Jahren zu heiraten. Ja. Ach. Das kann, und halt in 10, wir verabreden uns in 10 Jahren, dann unterhalten wir uns darüber. Ja, vielleicht sind wir ja dann schon wieder geschieden. Seit 3 Jahren bist du mit dem Mädel zusammen. Ja. Also eine früheste Jugendliebe. Nein. Ja, doch, da warst du 16. Ja. War es denn die erste richtige Freundin? Nein. Nein, da waren schon 10 andere vorher. Nee, 3. 3. Hm. Ja, ich bin bescheiden. Wieso willst du das denn jetzt überhaupt? Warum heiraten? Ja, weil ich die Frau einfach richtig liebe. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Einfach nur Liebe richtig. Hm. So. Da ist auch mein Problem, ja, ich weiß nicht, wie ich hier einen richtigen Heiratsantrag mache. Ach, da dachte, dass ich da ein hervorragender Ideengeber bin, in Sachen, wo ich in meinem Leben schon mindestens 7 Heiratsanträge gemacht habe. Niemand wollte mich heiraten. Genau. So ungefähr, weil du ja so viele Leute, so viele Leuten redest, da. Dachtest du? Ja. Also es geht, in diesem Gespräch geht es jetzt um die Frage, wie mache ich meiner süßen Maus? Wie heißt sie eigentlich? Adriane. Adriane? Ja. Den schönsten Heiratsantrag. Genau. Daniel. Ja, ich will dich ja eigentlich davon abbringen, überhaupt einen Heiratsantrag zu machen. Nein. Jetzt muss ich mir noch Gedanken machen über einen schönen Heiratsantrag. Ja, genau. Fahr doch nach, das ist es doch. Fahr doch nach Tuttlingen. Und besuche den Michael. Und dann macht ja eine wunderbare Fahrt durch Tuttlingen in der Chefin. Hast du mitgehört vorhin? Ja. Und in der Chefin, da kannst du ihr den gesamten Zusammenhang erklären, warum Tuttlingen, denn bei Domian hat der erzählt und so, und hier mache ich den Heiratsantrag. Ah ne, so ein Bus-Twitter-Fist bin ich dann doch noch nicht. Das muss dann doch noch nicht so sein. Hm, also nee. Das war es dann auch nicht. Nee. Heiratsantrag. Ja, ist wirklich schwer. Also ich bin nicht schon seit Monaten am Grübeln und habe auch schon überall hingeschrieben und getan und gemacht. Also du willst so eine richtig schöne kreative Idee haben. Genau, ne? Du möchtest nicht nur vor ihr knien und fragen, Liebste, darf ich dich heiraten? Oder? Genau, das ist für mich zu öde. Das findest du zu öde, ja. Wir machen mal Folgendes. Also ich habe da keine großen Ideen, merke ich das gerade schon. Nun ist die Sendung heute nicht mehr so lang. Aber ich mache jetzt einen ganz offiziellen Aufruf. Ja. Bitte, ihr Menschen draußen im weiten Lande, ruft uns an und präsentiert eure schönste Idee für einen Heiratsantrag für Daniel. Ja. Also entweder morgen haben wir ein festes Thema, aber bitte Mittwoch anrufen. Ja, genau. So musst du machen. Du bist Mittwoch dabei und hörst mit gespitzten Ohren zu, was die Leute vorschlagen. Genau. Und die Idee, sagen wir mal, die ich so am schönsten und schönsten finde, über die reden wir beide dann nochmal. Rufen wir dich nochmal an. Ja. Sollen wir so machen, Daniel? Ja. Ja? Jetzt habe ich noch was anderes, wegen Big Brother. Mann. Ja. Wir können ja eigentlich hier nur noch Sendungen darüber machen. Nein, ich teile wirklich deine Meinung mit der Jonah, dass die wirklich da reingespitzt wurde. Mhm. Also da habe ich auch das Gefühl, weil die nämlich gesagt hatte, dass sie ja von Übersee kam und auch irgendwie da bei den ganzen Statements da nicht mitgemacht hat, sondern einfach schwuppdiwupp da reingekommen ist. Nein, das habe ich nie gesagt. Nein, das hat sie selber gesagt. Ach, das hat sie selbst gesagt. Das hat sie selber gesagt. Mhm. Am Anfang, die haben sie ja gefragt, wie sie denn dazugekommen ist, weil die einfach so mit reingekommen ist. wie die damit zugekommen ist. Da hat sie selbst gesagt, dass sie gesagt hat, dass sie da einfach so damit reinkommen ist durch einen Kollegen, der da mitdreht und so über alle Ecken. Mhm. Also, und welche Meinung teilst du, so wie ich sie einschätze, oder was? Nein, dass sie wirklich da diese Stichposition führt von den Leuten selbst aus, dass die da so ein bisschen hin und her lenken. Mhm. Ne, das meinte ich eigentlich auf Andrea bezogen, aber du meinst es auf Jonah. Also ja, ich meine das auf Jonah bezogen. So eine Art Maulwurf, ne? Ja. Na gut, ist eine neue These. Also sehe ich auf jeden Fall so. Ja. Daniel, okay. Also wir harren der Dinge, ne? Ja. Vielleicht kriegen wir einen pfiffigen Einfall. Ja, ne? Das ist ja super. Und wir unterhalten uns dann wieder. Okay. Tschüss, Daniel. Danke, tschüss. Niemand ruft zum Thema PDS an. Das ist natürlich dann wieder ganz ernst. Ich war wirklich triumphiert am Wochenende. Denn es hat sich ja nun das herausgestellt, was ich seit 10 Jahren sage, dass da, wo PDS draufsteht, SED drin ist. Und die kommunistischen Betonköpfe haben jetzt das Sagen, dass selbst Gregor Gysi das Handtuch geworfen hat. Aber ich glaube, Big Brother ist ein interessanteres Thema für euch. Naja, jetzt ist dann an einer Leitung Javus, stimmt das? Ja. Javus, 28 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Dein Thema. Mein Thema ist Zocken. Zocken? Ja. Du bist ein Zocker. Leider, ja, muss ich sagen. Gibt es eigentlich noch Menschen, ich überlege gerade, die nicht wissen, was Zocken ist? Vielleicht ja, erklär uns, was Zocken ist. Zocken ist Spielen, Automat, Roulette, Poker. Immer gut um Knete, ne? Immer um Geld natürlich. Ja. Ein Spieler. Ein Spieler. Und seit wann? 28 bist du? Seit 10 Jahren etwa. Wie viel Geld hast du schon verprasst? Wie viel Geld ich schon verzockt habe? Ich schätze mal über 300.000 Mark. 300.000 Mark? Ja. Bist du verschuldet? Ja. Wie viel? 30.000 Mark im Moment. Du hast 300.000 Mark verspielt? Ja. Wie viel hast du denn schon gewonnen in den vielen Jahren? Das ist ja das Blöde. Das, was man gewinnt, das verzockt man weiter. Mhm. Und das hat keine Ende. Und ich habe mir öfters mal vorgenommen, aufzuhören. Was heißt denn öfters? Vielleicht schon 100 Mal. Aber das meiste war 2 Wochen lang. Länger hielt das nicht. Also, ganz ernstes Thema, ne? Man kann also sagen, dass du ein spielsüchtiger junger Mann bist. Ja, leider. Was machst denn du in deinem normalen Leben? Arbeitest du noch? Ich bin seit einem Jahr arbeitslos. Und woher kriegst du denn das Geld überhaupt? Zum Zocken, zum Spielen? Von meiner Frau meistens, ja. Hat die so viel Kohle? Die hat nicht so viel Kohle, aber die hat einen guten Einkommen. Und gibt sie dir das freiwillig oder beklaust du sie? Also, die gibt mir das nicht freiwillig, aber ich habe immer ein paar Gründe, wie ich Geld von ihr bekommen kann. Mhm. Also sie weiß um deine Situation und sie kann das auch einschätzen, wie ernst das eigentlich ist. Das ist sehr ernst. Also sie ist jetzt auch im Moment schwanger und ich habe mir vorgenommen, wenn das Baby da ist, auf jeden Fall nicht mehr zu spielen. Wann wird das Baby denn da sein? Das wird am 30. Mai da sein, das ist das Termin und so. Mhm. Es würde ja gar nichts dagegen sprechen, Javus, zu sagen, ab sofort spiele ich nicht mehr. Nee, heute habe ich mir geschworen, also dass ich nie wieder spiele. Mhm. Also ich habe gemeint, ich habe jetzt seit 1000 Mark bei Freunden Schulden und die zahle ich morgen. Morgen kriege ich Geld. Die zahle ich morgen und danach werde ich versuchen, nicht mehr zu spielen. Also ich habe. Glaubst du denn, dass du das schaffst? Ich hoffe es. Ja, das ist mir klar, dass du es hoffst. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du in den Jahren das schon immer und immer wieder mal versucht hast. So wie Leute auch versuchen, vom Rauchen oder vom Alkohol wegzukommen. Ja, aber ich denke mal, vom Zocken wegzukommen ist leichter wie vom Rauchen wegzukommen. Sag das nicht. Ich habe hier schon Geschichten gehört, die ich absolut ähnlich einstufe wie eine Alkoholsucht oder eine Nikotinsucht. Ja, ich stufe die auch so ähnlich ein, aber... Hast du denn mal darüber nachgedacht, dass du dich vielleicht mal mit Leuten zusammensetzt, die in ähnlicher Weise oder genauso betroffen sind wie du? Also mein Umfeld, das sind alles Zocker. Also nee, die auch raus wollen, meine ich. Die auch spielsüchtig waren und jetzt es nicht mehr sein wollen und nicht mehr sind. Nee, eigentlich nicht. Es gibt, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt eine Gruppierung, eine Art Selbsthilfegruppe in ganz Deutschland, Gruppen, die heißen die anonymen Spielsüchtigen. Schon mal von gehört? Nee. Da treffen sich Leute genau wie du. Ja. Die sich vorgenommen haben, ich schaffe das, und dann gibt man sich gemeinsam Halt Das ist ja schon mal viel wert, wenn man sich auch so gemeinsam aussprechen kann. Mhm. Ich würde dir dringend raten, dieses zusätzlich auch noch zu tun, um ja, damit du so ein bisschen stabiler wirst und dass du Boden unter den Füßen bekommst. Sollen wir, möchtest du von uns vielleicht eine Adresse haben, wo du eine solche Gruppe in deiner Umgebung finden kannst? Ja, das ist natürlich sehr gut. Das würde ich ja sehr gerne machen. Dann musst du auflegen, wir rufen dich nochmal an. Mhm. Ich möchte dich sehr ermutigen, vor allen Dingen auch, du trägst hohe Verantwortung, wenn du jetzt Vater wirst. Das ja, ist ja, natürlich. Kind da. Also ich habe gemeint, das ist meine letzte Chance aufzuhören. Wenn das Kind da ist, dann wird mich mein ganzes Glück an dieses Kind und vielleicht schaffe ich es so, also dass das Kind mir vielleicht, dass das kommt, dass das mir vielleicht den Halt gibt, dass ich das schaffe, ja. Aber ein zusätzlicher Halt durch so eine Selbsthilfegruppe könnte nicht schaden, ne? Das nee, könnte nicht schaden, nee. Du legst auf, du wirst von meiner Psychologin, der Annette, zurückgerufen und die versorgt dich mit der entsprechenden Telefonnummer und Adresse. Okay, okay, danke, alles Gute Domian. Und alles viel gut. Glück, viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Domian. Tschüss. Enrico, 26. Ja, hallo Domian. Enrico, guten Morgen. Guten Morgen Domian. Ich möchte mich äußern und vor zu den Gruppe BTS. Ach, da habe ich ja noch einen, wie schön. Na? Ja. Und vor, ich habe vorhin erst eingeschaltet, tut mir leid, ja. Weil ich kam vorhin erst von der Arbeit. Ne? Aber ich wollte mal sagen... Du hast den Parteitag verfolgt am Wochenende? Nein, nicht direkt. Ich musste arbeiten. Na, aber du hast die Nachrichten gesehen, was passiert ist. Ja. Dass Giese das Handtuch geworfen hat, dass Whisky... Das weiß ich. Das weiß ich von guten Freunden, weil ich Freunde in der BDS habe. Und daher weiß ich das. So, und ich wollte jetzt mal was dazu sagen. Die BDS alleine ist ohne Gregor Kisi auch stark, dass er hochkommt. Glaube ich zum Beispiel nicht. Doch, doch. Vor allen Dingen nicht mit den Äußerungen, die sie jetzt getan haben. Ja, okay, die Äußerungen... Du musst dir mal vorstellen, woran das unter anderem auch gescheitert ist. Der Gysi und der Vorstand haben nur eingebracht auf den Parteitag, dass man darüber nachdenken sollte, wenn die gesamte UN, die gesamte Welt, sich für einen friedenserhaltenden Einsatz militärisch ausspricht, dass man eventuell da auch zustimmen sollte als PDS. Und dagegen wehren die sich. Das ist so absurd. Das heißt, die ganze Welt würde sich für etwas entscheiden, um vielleicht irgendwo ein Gemetzel zu unterbinden. Nur die PDS in Deutschland ist dagegen. Ja, okay, das ist die eine Sache. Aber ich sehe es jetzt erstmal so, dass ich PDS erstmal um die Deutschen kümmern will. Na? Also ich sehe es hier ja selber in Eisenach, weil ich bin ja hier von Eisenach. Ich bin in den ehemaligen SED-Staat aufgewachsen. Und wir hatten früher Kindergarten gehabt. Wir hatten ja alles. Die hatten nur nicht die Freiheit, ne? Ja, das war eben das Einzige. So, heute haben wir die Freiheit. Aber wie ist denn das mit den Kindern? Die meisten Mütter müssen zu Hause bleiben. Na? Und die BDS setzt sich wirklich dafür ein, ja, Kindergarten und so. Das macht die SPD auch. Na? Ja, das ist doch ein müdes altes Argument. Das ist genau wie mit Hitler und den Autobahnen. Dann kommen die alten Kommunisten an, ja, es gab immer die Kindergartenplätze in der DDR. Das ist doch eine alte Socke, das ist doch ein ausgeleiertes Argument. Ja, das stimmt schon. Aber guck mal, ich bin ja nun wirklich auch kein Freund von dem Gysi gewesen, all die Jahre. Aber was, das muss man sich ja mal vor Augen halten, was das bedeutet, wenn der das hinschmeißt. Das heißt doch wirklich, dass er es durchblickt hat, dass er mit dieser Partei, die so, wie ich es gerade sagte, betonköpfig ist, wirklich nicht mehr politisch in eine Zukunft gehen kann. Das muss doch jeden PDS-Anhänger sehr, sehr nachdenklich stimmen. Das ist nach hinten gerichtet. Da kommen Leute wie diese komische Sarah Wagenknecht jetzt mehr zum Zuge als vorher, die den Stalinismus noch predigen. Das ist doch absurd. Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Ja, es ist schon traurig, dass der Gregor Gysi sein Handtuch geschmissen hat. Wie fandst du den Whisky? Wie hast du den Whisky gefunden, den Parteivorsitzenden? Nicht so gut. Nicht so gut. Nee, den habe ich nicht so gut gefunden. Gut, du bist nicht Mitglied der PDS. Nein, ich selber nicht. Ich habe nur Freunde eben drin und dadurch kriege ich einiges eben mit. Hast du denn die PDS gewählt bei den letzten irgendwelchen Wahlen in den letzten Jahren? Na, jetzt wo hier bei uns die Kreiswahlen waren. Da hast du sie gewählt. Da habe ich sie gewählt. Wen würdest du dir denn jetzt als Nachfolger wünschen, als Wortführer oder als neuen Parteichef für Biski oder als Fraktionsvorsitzenden? Geht das so weit oder hast du dir da noch nicht so Gedanken gemacht? Da habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht. Also erst mal sehen, wer jetzt überhaupt Hauptsachen Krieg. Auf jeden Fall war deine These, diese Partei wird auch weiter stark sein, auch ohne... Ohne Krieg und Gysi. Das war deine These. Das war meine These. Gut, das war eine Meinungsäußerung von Enrico. Ganz zum Schluss noch reingekriegt. Alles klar. Danke für deinen Anruf. Bitte. Tschüss, Enrico. Tschüss. In der Technik war Markus Liebetanz und morgen heißt unser Thema, trauriges Thema, es gibt keinen Ausweg mehr. Ab 1 Uhr Radio 1 Live, wer Fernsehen, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und bin morgen hier wieder an dieser Stelle. Bis dahin, ciao.